Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Aufnahme läuft. Dann sage ich einmal einen wunderschönen guten Abend. Wir sind heute hier zur Sitzung der AG Öffentlichkeitsarbeit NRW. Es ist der 27.08. Es ist 10 nach 9 abends. Wir sind heute ein bisschen spät dran. Ich bräuchte bitte noch jemanden fürs Protokoll. Ja, ich mach's, wenn ihr nochmal kurz den Paddling-Top. Da hast du. Dankeschön, Dito. Danke, danke. Ansonsten bitte ich alle Anwesenden, sich ins Pad einzutragen und auch die Gäste bitte, sich unter Gäste einzutragen. Das wäre prima. Und den Paddling habe ich jetzt, wie gesagt, gerade rumgeschickt. Das ist die Nummer 384. Bitte einmal über die Tagesordnung schauen, ob das soweit okay ist oder ob da irgendwelche Beanstandungen sind. Lito, ich glaube, du hast dich gerade einfach unter entschuldigt eingetragen, aber du bist ja anwesend. Lol, danke. Sonst ist die obere Liste irgendwie immer länger. Stimmt. Okay, ich hoffe, ihr habt soweit über die Tagesordnung drüber gesehen. Gibt es da irgendwelche Einwände? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann ist die soweit in Ordnung. Gibt es irgendwelche... Achso, genau, die Genehmigung des letzten Protokolls. Gibt es da irgendwelche Rückmeldungen zu, irgendwelche Beanstandungen oder sonst was? Das scheint auch okay zu sein. Gibt es irgendwelche Leute, die hier anwesend sind, die gerne die AG verlassen möchten? Gibt es denn jemanden, der gerne zu uns stoßen möchte? Auch das scheint beides nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir schon zum Bericht aus der Fraktion. Der Ingo war so nett, heute wieder einen Bericht für uns ins Pad zu setzen. Für die Aufzeichnung lese ich es einmal kurz vor. Die Petitionstour ist zu Ende. Michelle und Grumpy haben innerhalb von 5 Tagen 10 Städte bereist und den Menschen vor Ort das Petitionswesen näher gebracht. Der Erfolg ist sehr durchwachsen. Es gab Städte, die gut besucht waren. Es gab Stationen, da war der Zuspruch eher mau. Aber auch das ist wohl ein Anzeichen dafür, wie wichtig eine solche Aufklärungstour ist. Den Menschen da draußen ist einfach nicht bewusst, was eine Petition ist, wie sie sich einbringen können, wie einfach sie sich an der Politik beteiligen können. Wir werden eine solche Tour definitiv wieder machen und weiter aufklären, sei es mit dem Thema Petition oder mit anderen Ausschussthema. Wir werden am Sonntag bei dem Sommerfest mit einem Infotisch der Fraktion dabei sein. Wir rollen mit unserem transparenten Glücksrad an. Wer beim Tag der offenen Tür im Landtag dabei war, der kennt das schon. Außerdem erstellen wir zurzeit mit jedem MDL ein Video. Drehort ist jeweils die Heimatstadt des Abgeordneten. In diesen Videos berichten die MDL über ihre Arbeit, erklären, was sie vor Ort machen und wie wichtig das Piratenengagement für die jeweilige Region ist. Daniel Düngel ist bereits im Kasten. Der YouTube-Link ist hier im Pad verlinkt, wer Interesse hat. Am 2. und 3. September ziehen die Abgeordneten sich zur Klausur zurück. Dort sollen nochmal ein paar grundlegende Dinge besprochen werden. Und am 8. September endet die sitzungsfreie Zeit im Landtag. Das nächste Plenum findet dann statt vom 25. bis 27. September. Gibt es da irgendwelche Rückfragen zu oder sonstige Rückmeldungen? Okay, das scheint nicht der Fall zu sein. Nochmal von meiner Seite ein Dank an Ingo für die Information. Dann als nächster Tagesordnungspunkt Wahlkampfkoordination. Da hat es am letzten Samstag ein Treffen in der Berti gegeben. Da sind ein paar Aufgaben neu verteilt worden. Das ist hier, glaube ich, auch verlinkt, ne? Ja. Und der Schichtplan, der ist jetzt hier auch nochmal verlinkt. Also wer da Lust und Zeit hat, noch ein bisschen auch in der Berti selber mitzuhelfen, sich irgendwie einzubringen, da bitte einfach eintragen. Und am Montag haben die fleißigen AG-Techniker die Request-Tracker-Zugänge neu vergeben. Jo, gibt's da noch irgendwelche Rückmeldungen zu? Nö, aber danke fürs Vorlesen. Du warst das. Ich konnte jetzt gerade die Farbe nicht sehen. Stimmt, dein Pad, ja, egal. Dann kannst du ja was zur Weiterbildung sagen, Vaku. Ja, genau, das ging mal über unsere Mailingliste, das ist dieses Doodle. Und zwar, selbst erklärend, was da steht. Da gibt es so eine Fortbildungsgeschichte in Bezug auf WordPress und Erstellen von Artikel und Seiten. Und ich wollte es einfach mal publik machen. Es gibt da jetzt momentan einen Termin, der steht wahrscheinlich in jedem Fall. Das ist der 10. September, da haben sich schon sehr viele angemeldet. Wäre toll, wenn noch ein zweiter Termin zustande käme. Also wer da Interesse hat, einfach mal ins Doodle rein. Und ich denke, das ist eine gute Sache. Ich habe auf jeden Fall Interesse. Okay, ich gucke mal ins Doodle rein und schau mal, wann es bei mir passt. Finde ich super. Gibt es da irgendwelche Rückfragen noch zu? Kann das sein, dass Lito und Vaku, dass ihr irgendwie die gleiche Farbe habt? Könnt ihr das vielleicht ein bisschen ändern, weil ihr beide doch auch gerne mal noch irgendwie mit in den Pad schreibt? Ich bleib gelb. Dankeschön, Vaku. Jetzt haben wir jetzt fast die gleiche Farbe, aber okay. Da ist aber auch nicht mehr sehr viel übrig von den blassen Dingern. Das stimmt. Ah, die kann man unterscheiden. Ja, geht, glaube ich, noch. Okay, kommen wir zu den Teams. Da haben wir einmal Team PM Lektorat. Da war in der letzten Woche ja doch einiges. Die PM zur Kommunalwahl Prozenthürde, die ist rausgegangen ja letzten Dienstag, während, nach der Sitzung noch. Dadurch habe ich es vollkommen verpennt, die auf die Blogseite zu packen. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so viel Sinn macht, das noch zu machen. Muss ich mal gucken. Rausgegangen ist die aber. Also da keine Sorge. Dann die PM zur öffentlichen LAFO-Sitzung, die ist am kommenden Freitag, die Landesvorstandssitzung. Die PM ist dazu Ende letzter Woche noch rausgegangen, ja, ich glaube wohl. Und dann war ja noch die IDP-Demo in Dortmund, da haben wir noch eine PM für verfasst und zum Polizeieinsatz auf Schalke. Wobei da ganz besonders großer Dank an den Christian Niesen geht, der sich da echt viel Mühe gegeben hat und da eine gute PM verfasst hat, wie ich finde. Jo, Barco, du hast jetzt, glaube ich, noch was zur PM-Terminankündigung geschrieben? Ja, also da war dann ja jetzt letztes Mal ein Fehler drin, weil irgendwas falsch im Wiki eingetragen war und ich bin so ein bisschen unsicher, soll ich vielleicht mal über die NRW-Mailingliste was schreiben, dass die Leute die Termine auf, wo, ja, aber wohin packen, das ist immer alles so doof. Also ich suche mich relativ wund und finde dann halt auch schon mal einen falschen Termin. Ja, die NRW-Info ist da sicherlich nicht verkehrt, dass die bitte wirklich gucken sollen, ob die Termine dann auch wirklich stimmen, weil es ja echt blöd, ich meine, irgendwo musst du deine Informationen ja herziehen und wenn die Informationen dann natürlich falsch sind, dann hast du da ja kaum eine Chance, du kannst ja auch nicht jedem hinterher telefonieren, das wird dann ja einfach viel zu aufwendig. Ja, also dann würde ich vielleicht, wenn ich die Termine einigermaßen gesammelt habe, das wirklich über die NRW-Info, über die NRW-Mailingliste schicken. Info kriege ich wieder einen auf den Deckel vom Daniel. Mit der Bitte, da drüber zu gucken und sofort Bescheid zu sagen, wenn irgendein Termin falsch ist oder irgendein wichtiger fehlt. Ja, finde ich gut. Also eine andere Lösung würde mir jetzt so auch nicht einfallen. Hat jemand anders sonst vielleicht noch eine Idee? Okay, scheint nicht so zu sein. Das Zweite, was ich nochmal nachfragen wollte, also ich verstehe diese Terminankündigung so, dass da reine Piratentermine angekündigt werden und nicht irgendwelche Demos, wo wir nur teilnehmen oder Podiumsdiskussionen, wo wir nur teilnehmen. Ist das richtig so? Nein, also ich denke, also Podiumsdiskussion, das macht keinen Sinn, weil dann würde die Terminankündigung so lang werden, dass es einfach nicht sinnvoll ist. Bei den Demos würde ich abwägen tatsächlich, so wie jetzt am Wochenende ist ja die Dortmund-Nazi-Freie-Demo, wo wir uns ja daran beteiligen, wo wir auch mit aufrufen. Das würde ich schon damit reinnehmen. Okay. Können wir ja dann vielleicht uns kurz absprechen, welche Veranstaltungen oder welche Demos da vielleicht noch mit reinnehmen, reinzunehmen sinnvoll ist. Aber Podiumsdiskussion finde ich nicht sinnvoll. Andere Meinungen dazu? Es schwebte doch neulich mal durch den Raum, so einen Google-Kalender für allen Kram zu machen. Ist das noch aktuell? Vaku, weißt du das? Die Sasa wollte sich da, glaube ich, drum kümmern, dass die ganzen Termine, die bis jetzt schon so stehen, in einen Google-Kalender eingetragen werden. Ich weiß jetzt nicht, wie weit sie ist. Sie hat jetzt leider ja kein Internet. Sie hat da irgendwie eine Störung. Ich frage da mal nach, wie weit sie da jetzt ist mit dem Kalender, weil das wäre ja echt auch für Vaku jetzt ganz praktisch. Ja, weil das wäre dann meines Erachtens was, wo man ruhig alles in Anführungsstrichen reinschmeißen kann, gerade auch, wenn Piraten helfen fahren wollen oder so und die Terminsammlung, da würde ich dir dann zustimmen. Und auch Ines mal fragen, die wollte jetzt von den Listenkandidaten, jedenfalls von den Vorderen, auch die Google-Kalender besorgen. Ja. Also ich fände schon cool, irgendwo alles zu haben, gerade so, wenn jetzt irgendein ausgefallener Pressewunsch kommt oder unsere Leute auch mal sehen wollen, was woanders läuft, aber muss wahrscheinlich echt nicht hier in dieser Mail-Ankündigung dann sein. Sind diese also, Google-Kalender ICS-Kalender? Wenn das ist, dann kann man die alle zusammen integrieren in einen großen Kalender. Also bisher wurde ja immer dazu aufgerufen, das in den Wiki-Kalender von der Berti einzutragen. Da stehen die Termine aber eben auch teilweise ein bisschen falsch drin. Also da steht zum Beispiel Piratendemo, Dampferdemo, das stimmt ja so nicht. Da muss man dann auch ein bisschen aufpassen. Wenn es dann einen Google-Kalender gibt und da alles drin ist, umso besser, muss halt nur jemand machen. Ja, hat die Sasa einen Hut auf, oder? Mhm. So sagte sie es bei dem Treffen in der Berti und nach wie vor würde ich dann sagen, solange das Ding nicht fertig ist, alles in den Berti-Kalender knallen, aber möglichst richtig. Also Sasa hat sich den Hut dafür aufgesetzt, die Termine, die bereits jetzt feststehen, in den Google-Kalender zu übertragen. Wie es dann ist, dann die späteren Termine dann da einzutragen, das wird sie ja sicherlich auch nicht alleine können. Sie muss ja auch irgendwoher die Informationen haben. Sofern sie Informationen bekommt über eine Veranstaltung, trägt sie die natürlich auch ein. Aber sie kann auch natürlich nur das eintragen, von dem sie selber weiß. Nee, Sinn ist ja, dass das dann jeder da einträgt. Aber es gibt ja noch keinen, oder also jedenfalls mir ist nicht bekannt, irgendein Link zu einem Google-Kalender, wo alles rein soll. Und das darum wollte Sasa sich eigentlich kümmern, weil sie sagte, sie hätte eigentlich schon was da so vorbereitet gehabt. Ja, genau, da wollte Sasa sich drum kümmern. Ich wollte nur nicht, dass es jetzt so rüberkommt, dass Sasa sich jetzt immer komplett um alle Termine kümmert und dass sie alle da eingetragen werden oder so. Also das wird sie auch nicht leisten können. Okay, oder gibt es da noch Redebedarf zu? Gut, dann würde ich gerne zu anstehenden PMs kommen. Ich hatte mal die Wahlparty da reingeschrieben. Ich glaube, du, Marco, hattest gefragt, ob das zu früh ist. Ich habe vom Jens die Info, dass sehr regelmäßig schon Anfragen an den Landesvorstand kommen zu der Wahlparty, wann, so ab wann die losgeht, wo genau die ist, wer da sein wird und so weiter. Die vom Bund ist ja auch schon rausgegangen. Ich würde das schon gerne jetzt zeitnah rausschicken. Ob wir das jetzt diese Woche unbedingt machen oder wir können es auch von mir aus Anfang nächster Woche machen. Das ist jetzt nicht akut wichtig, aber ich würde das ganz gerne so im Laufe der nächsten Woche bis nächsten Dienstag irgendwann in Angriff nehmen. Ja, okay, dann mache ich morgen ein Pad auf. Ich habe ja auch die Wiki-Seite von der Wahlparty schon angefangen und dann knall ich da mal die Infos rein, also dann, und dass das dann irgendwie formuliert wird für den Redakteuren. Ja, perfekt. Dann PM-Terminankündigung machst du ja auch fertig. Und die PM fürs Sommerfest am kommenden Sonntag, die habe ich jetzt gerade ins Versandtool gestellt. Die sollte eigentlich gestern Morgen schon raus, aber gut, es hat sich alles ein bisschen verzögert. However, da muss jetzt noch, welche PM da jetzt noch fehlt, ist die für die Dortmund-Nazi-Frei-Demo. Da wollten wir ja gerne noch was zu schreiben. Auch die sollte eigentlich gestern schon rausgehen. Da haben wir allerdings das große Problem, dass wir da extrem wenig Informationen haben und da auch im Moment noch nicht viel an Informationen überhaupt irgendwie fließen kann, weil die Dortmunder selber auch noch nicht so sehr viel wissen. Es wird von den Organisatoren alles sehr, sehr kurzfristig erst bekannt gegeben, weil die natürlich da auch ein bisschen unberechenbarer bleiben wollen und da ein bisschen spontan bleiben wollen mit ihren Aktionen. Ist natürlich für uns jetzt ein bisschen schwierig. Wahrscheinlich werden wir da was relativ Allgemeines schreiben müssen, dass wir dazu mit aufrufen. Aber wir werden wohl noch nicht angeben können, wo genau die Demo startet, beziehungsweise wann genau die startet oder sonst irgendwas. Ist natürlich ein bisschen schwierig dann, aber gut. Also ich glaube, freitags da noch was rauszuschicken, weil samstags die Demo ist, das macht dann auch nicht viel Sinn. Aber man könnte das doch genauso formulieren, dass aus diesen und diesen Gründen da Schwierigkeiten bestehen und vielleicht einfach in die PM auch reinschreiben, kurzfristige Daten über Social Media oder so. Ja, irgendwie so werden wir es wahrscheinlich formulieren müssen. Ja, es hieß gestern, tagsüber hieß es, dass abends noch eine Sitzung ist bei den Dortmundern, dass danach dann vielleicht Informationen kommen. Heute Morgen ist dann aber die Info gekommen, dass frühestens am Ende der Woche da irgendwelche weiteren Informationen kommen werden. Und da können wir nicht drauf warten. Also da müssen wir dann halt das im Prinzip so machen, wie du jetzt gerade auch gesagt hast. Also die PM möchte ich gerne morgen raus haben. Okay, ich habe jetzt noch gar nicht unter den Terminen gucken können, was da jetzt vielleicht sonst ansteht jetzt noch für diese Woche. Ich glaube, mit dem Sommerfest und der Dortmund-Nazi-Frei-Demo, da sind ja am 31. noch die IDP-Demos. Jetzt weiß ich gar nicht genau, wie viele da jetzt noch so in NRW geplant sind. Ist das da jemand irgendwie auf dem Laufenden? Ich weiß nur, dass bei uns hier in Düsseldorf eine ist und gleichzeitig auch noch diese Dampfer-Demo. pro E-Zigarette? Ja, dafür hatten wir für die Dampferdemo hatten wir ja schon eine PM rausgeschickt vor einer Woche. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die anderen das sehen. Ich würde eigentlich die EDP-Demos, sofern welche sonst noch so sind in NRW, dass in die Terminankündigung mit reinschreiben, aber da jetzt nicht nochmal eine separate PM zu schreiben. Wir haben ja die in Dortmund schon angekündigt, haben da ja schon hingewiesen noch auf den 31.8., dass da die EDP-Demos sind. Ich würde da jetzt nicht nochmal eine PM schreiben, wo die jetzt genau sind. Das würde ich, wenn überhaupt in diese, oder das würde ich, wenn dann in die Terminankündigungs-PM reinnehmen, aber nicht nochmal eine separate PM zu machen. Ja, sehe ich genauso. Mir ist auch nicht bekannt, dass es irgendeine Demo gibt am 31. bezüglich IDP, die wirklich aktiv von Piraten mitorganisiert ist. Ja, ich denke, auch auf Landesebene reicht das allemal. Wenn jetzt irgendjemand vor Ort was hat, was wir übersehen haben sollen, steht denen das ja auch frei, an die Lokalpresse selber ranzutragen. Jo, genau. Ich gucke jetzt gerade nochmal unter den Terminen, ob da sonst irgendwas ist. Ich glaube, das ist sonst auch so jetzt, zumindest steht bei uns in dem Termin sonst soweit nichts weiter drin. Am 7.9. ist natürlich die Freiheit statt Angst, aber die ist in Berlin. Da wird sicherlich, wenn dann was über den Bund rausgehen, da können wir von unserer Seite vielleicht einen Blogbeitrag von den Kandidaten, finde ich da ganz schön, aber da will ich jetzt keine PM oder so zu machen. Dann steht hier noch Frage. Nochmal auf die Busse hinweisen, so viel ich weiß, also Stand letzter Woche, die sind noch nicht ausgebucht. Das hoffe ich. Ich will nämlich eventuell auch noch mit einem mitfahren. Da fährt einer ab Bochum, ne? Oder? Ich glaube, einer fährt Bochum, Dortmund, Berlin, einer fährt aus Köln und einer fährt aus Düsseldorf. Ist schon bekannt, wo die genau abfahren und wann? Ich sag mal kurz eben was dazu. Wir haben die genauen Abfahrtzeiten noch nicht rausgeschickt. Wir warten bis die Listen fertig und voll sind. Wir sammeln jetzt der Bochum-Dortmund-Bus. Wir sind jetzt bei 32 Leuten von 48, die mitfahren können. Wenn wir die Listen halbwegs voll haben, spätestens aber nächste Woche, schicken wir die Infomails rum an die Leute, wann wir losfahren, wann wir abends wieder zurückfahren und wann wir ungefähr wieder ankommen wollen. Als Abfahrtszeit für die Busse Düsseldorf und Köln ist im Moment 4 Uhr nachts eingetragen. Auf den Seiten der Fraktion sind da auch Infos nachzulesen. Einmal hier für den Kölner Bus bei NetNerd und für den Düsseldorfer bei Frank Herrmann, glaube ich. Ab wann können wir mit einer Nachricht rechnen, Schreibreform, Bochum, ja. Dortmund, Bus? Ich geh den Toso morgen einfach mal auf den Keks und frag mal nach. Okay. Ich habe euch für Dortmund nazifrei noch 3 Links ins Pad geschrieben, die zwischendurch in der Fraktion aufgetaucht sind, in irgendwelchen Umlaufbeschlüssen. Ja, danke. Ja, danke. Bis auf den einen hatten wir die. Okay, also unten bei den Terminen steht sonst so nichts weiter. Da ist eine Podiumsdiskussion, ist das, glaube ich, da noch vom Babak noch angegeben. Und vom 4. oder nee, Podiumsdiskussion wird es nicht sein, weiß nicht, 4.9. bis 12.9. kriegt er nicht ganz durch. TBA, Leverkusen, Opladen, was da genau ist, weiß ich gar nicht genau. Und 11.9. wäre dann das nächste, das ist aber eine Podiumsdiskussion wohl im Klinikum in Leverkusen von Thomas Weyers. Das ist so eine ganz gute Info, aber da brauchen wir nichts weiter zu unternehmen. 13.9. die nächste öffentliche Vorstandssitzung, da brauchen wir auch nichts weiter unternehmen. Und dann ist höchstens noch interessant die Verdi-Podiumsdiskussion. Da brauchen wir jetzt aber auch nichts an PM oder so übernehmen, aber da können wir dann gleich bei den Terminen auch noch drüber sprechen. Also von meiner Seite wären wir dann mit anstehenden PMs eigentlich soweit durch, wenn sonst niemand da unbedingt was hat. Okay, dann lassen wir den Tagesordnungspunkt dann hinter uns und kommen zum Social-Media-Team. Da finden ja keine regelmäßigen Treffen soweit mehr statt, sondern nur bei Bedarf. Das Pad mit den letzten Informationen ist hier verlinkt und von meiner Seite aus gibt es da eigentlich so nichts Großartiges Neues. Auf Facebook läuft es im Moment eigentlich ganz gut. Twitter ist ja eher parteiintern, das ist aber auch soweit okay. Und Google Plus oder so kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Marco? Nö, gar nichts Neues. Okay. Dann zur Webseite, da habe ich nochmal den Hinweis auf die NRW-Cloud drin gelassen. Ist gerade noch einer von den Technikern da? Jo. Ja. Fein, wollt ihr da vielleicht nochmal kurz selber was zu sagen? X-Pack, mach du. Nö, es ist ja dein Projekt. Ich weiß auch nicht, wo es so im Patch steht. Es geht einfach darum, wir bieten für die AGÖA eine die Möglichkeit an, sich für die Cloud zu registrieren, wo man dann zum Beispiel die Aufnahmen einfach hochlädt und dann teilt. Und dann muss man die nicht mehr groß in irgendwelche Dropbox schicken oder gar per Mail oder sonst wo. Sondern man hat dann einfach einen Cloud-Zugang, macht dann entweder per Copy, per Drag and Drop oder wer den Client sich installiert, lässt dann das Verzeichnis automatisch synchronisieren. Und ja, das ist ein Dienst, den wir momentan für eine Handvoll auserwählte Gruppen anbieten. Momentan sind aus der AGÖA 4 im Cloud-Dienst integriert. Die Kreativen in NRW machen es so, dass die darüber zum Beispiel auch die kompletten Druckdaten verschicken. Es ist zum Beispiel angedacht, wer es interessiert hat, man kann die Links auch wie bei Dropbox öffentlich teilen. Das heißt, wenn man irgendwelche Daten an einer PM anhängen möchte, muss man nicht mehr auf Dropbox die Daten hochladen oder irgendwie ins WordPress, sondern man packt sie einfach an seine Cloud, macht Teilen, Link teilen, kopiert und die Daten werden direkt von unseren Servern geholt und nicht irgendwo in den Staaten. Gibt es da irgendwelche Fragen noch zu? Das scheint nicht zu sein, der Fall zu sein. Dann ist hier noch der Hinweis drin, dass es auch einen Request-Tracker gibt für die Webseite. Wenn es da Anfragen zur Webseite gibt, also auch eben an webseite@piratenpartei-nrw.de schicken. Ja, ich habe da bis jetzt im Moment noch keinen Zugang zu diesem Request-Tracker. Wird jetzt aber eingerichtet und der Martin hat, glaube ich, da einen und der Daniel Sun, sonst weiß ich jetzt gar nicht genau, wer da sonst noch dabei ist. Der Mitkrieger. Ah ja, okay. Gut, gibt es da noch irgendwelche Rückmeldungen zu? Ja, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, Britta. Ich hätte gerne so ein, wenn alle damit einverstanden sind, so einen ganz einfachen WordPress-Zugang. Falls irgendjemand mal nicht dazu kommt, die PM, die rausgeschickt ist, eben auch auf unserem Blog unterzubringen, dass ich da notfalls mal einspringen kann. Ich will da gar nichts sonst Fürchterliches anrichten. Finde ich eine sehr gute Idee. Also ich hätte da auch gar nichts gegen. Ich spreche den Martin mal an und wenn du da nicht kurzfristig was von mir hörst, dann tritt mir da nochmal auf die Füße, bitte. Okay. Jo, dann kommen wir zum Krähennest bzw. Nebelhornradio. Gibt es da irgendwas Neues oder kann da jemand was zu sagen? Extra Tobi? Ich kann da was Altes sagen. Ich habe die Filmdaten, die versprochen wurden, immer noch nicht gekriegt und habe heute wieder nachgefragt. Von Euvicon. Okay, ich weiß von Bernd, dass der auch im Moment noch ganz arg damit beschäftigt ist, Videos zusammenzuschneiden und das alles soweit fertig zu machen, damit das online gehen kann. Aber das ist natürlich irre viel Arbeit und das frisst auch, glaube ich, wahnsinnig viel Zeit. Ja, ich hätte vor allem gerne den Slot von dem Melanie gehabt, weil der erstens sau interessant war und zweitens auch eine Wirksamkeit hat. Aber irgendwie, also ich hätte es von dem Henning, irgendwie kriegt er das, glaube ich, nicht getrennt. Da ist doch aber ganz viel von der Euvicon drin im Krähennest. Ja, das waren die Podcasts, die ich gemacht habe. Ach so, und ich habe noch einen auf Halde. Aber er hat sich darum gebeten, dass ich den Vortrag von der Melanie aufzeichne. Und da war ein Piratenkollege mit Top-Equipment. Den hatte ich gebeten, mir das Zeug dann zu geben, was natürlich tausendmal besser ist als meine Kamera mit meinem Ton. Und das meinte ich jetzt vor allem. Also ich sehe hier 784 bis 795 irgendwie zig Dinger, die der Wutze eingestellt hat. Ist das das? Ja, mir ging es auch um die Bildaufnahmen. Die hat Wutze nicht. Ah, okay. Okay. Ja, ansonsten glaube ich, ist das Krähennest im Moment auch ständig unterwegs bei allen möglichen Veranstaltungen und filmt und podcastet da immer munter weiter. Angefragt? Bitte? Wer war das gerade, der angefragt hatte? Was für eine Anfrage? Nach dem weiteren Material. Achso, Tobi hat den Anna Piraten. Weißt du denn überhaupt, wer das ist? Was meinst du mich jetzt? Ja. Also du kannst den schon auch von dir aus kontaktieren. Ja, ja, klar, ich weiß. Ich hab den Namen. Na, okay. Von dem Treffen in der Berti gibt es, wie gesagt, auch ein YouTube-Video. Das hat der Bernd noch aufgenommen. Das wird sicherlich noch online gestellt, wenn das noch nicht online sein sollte. Das weiß ich jetzt nicht genau. Das ist irgendwo online. Ich habe es gestern irgendwo gesehen. Okay. Gibt es sonst noch irgendwelche Rückmeldungen zum Krähennest bzw. Nebelhornradio? Der Andreas Graf, ist das jetzt richtig, Andreas Graf, keine Ahnung, hat das Grundgesetz vertont und das kann man sich auch im Krähennest anhören. Nee, Klaus Graf ist das. Genau, der. Ja, dann kommen wir. Okay, dann kommen wir zum Kompass. Da ist geschrieben worden, dass die Zeitung morgen bzw. übermorgen ausgeliefert werden. Ist jemand vom Kompass da? Ja, ich bin da und habe dort reingeschrieben. Also im Moment ist Pause. Gut, okay. Dann kommen wir schon zum nächsten Tagesordnungspunkt, Monitoring, Terminscouting. Da habe ich jetzt soweit nichts drunter stehen. Dann Orga-Team Termin Controlling, da sind die ganzen Pads ja nochmal hinterlegt und nochmal die Bitte an alle, wenn ihr Links seht, die uns betreffen, bitte damit ins Pad reinschreiben, beziehungsweise erstens Tagesaktuelle und dann in den Pressespiegel übertragen, bitte. Zur Kandidatenbetreuung, da haben wir noch die Zitatsammlung der Listenkandidaten, die noch nicht so besonders toll gefüllt ist nach wie vor. Und der bundesweite Blog ist da nochmal hinterlegt. Auf dem Treffen am Samstag ist da nochmal überlegt worden, weil die Solzkin jetzt ja wegfällt in der Mitbetreuung der Listenkandidaten, wer das dann vielleicht dann von Wahlkampfkoordinationsseite noch mit übernehmen kann. Und Clay, du bist da, ne? Der ist stumm und taub. Clay? Achso, okay, deshalb. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe und gerade auch richtig im Kopf habe, wird Clay da mit Sasa zusammen das machen. Er hat ja eh schon die Betreuung der Direktkandidaten und er wird dann die Unterstützung auch mit übernehmen, noch der Listenkandidaten. Gut, gibt es da irgendwelche Rückfragen zu? Das scheint nicht der Fall zu sein. Bericht von Sasa muss natürlich aus Internetweggründen für diese Woche leider ausfallen. Dann kommen wir schon zu unseren Terminen. Da haben wir am 28.08. die Wahlkampfveranstaltung in Dorsten. Trauer kein Politiker. Joschi Bär, du bist da? Genau, ich bin da. Ich habe es eingetragen. Das haben wir morgen in Dorsten. Ja, Trauer kein Politiker. Unten seht ihr auch unter dem PDF, was wir uns darunter vorstellen. Wir haben als Moderator den Paki. Wir haben Simone und Daniel aus dem Landtag, die dann halt aus dem Landtag berichten. Ich habe euch die Wiki-Seite verlinkt. Ich habe euch die Twitter-Seite verlinkt. Da könnt ihr nachgucken. Ja, und ich hoffe, dass morgen viele Bürger kommen. Es können natürlich auch sehr, sehr viele Piraten kommen. Ne? Die brauchen nicht unbedingt alle piratisch auftreten, damit wir auch den Raum füllen. Ja, und ich hoffe mal, dass das ein Erfolg wird. Und wenn nicht, müssen wir mal gucken. Und ich weiß nicht, ob man das noch irgendwie anders ankündigen kann. Also die Presse vor Ort ist komplett involviert. Die haben auch schon in den Zeitungen alles geschrieben, was wir wollten. Und naja, mal schauen. Der Termin stand ja auch schon mit in der letzten Termine-PM drin. Da jetzt morgen nochmal darauf einzugehen, macht nicht so viel Sinn, weil die ja auch erst morgen im Laufe des Tages rausgeht. Also von daher ist die Landespresse über diesen Termin grundsätzlich schon informiert. Ansonsten würde ich den jetzt noch über Social Media mit bewerben und da jetzt aber PM-mäßig jetzt nicht noch weiter was unternehmen. Nee, es reicht einmal über Facebook vielleicht mal schmeißen, einmal über Twitter und ich glaube, dann sollte sich das erledigen. Ja, das denke ich auch. Dann haben wir am 30.08., hatte ich ja gerade schon mal gesagt, die öffentliche Vorstandssitzung in Paderborn. Die PM dazu ist ja, wie gesagt, schon raus. Dann am 31.08. die DP-Demos. Da ist das Protestwiki hier auch nochmal verlinkt. Wer da noch weitere Informationen haben möchte, am 31.08. auf die Dampfer-Demo. Die PM dazu ist ja, wie gesagt, letzte Woche schon raus. Die PM zur Nazi-Demo, die muss noch raus, oder Anti-Nazi-Demo. Dann am 1. September das Sommerfest in Düsseldorf. Da ist, wie gesagt, die PM gerade im Tool. Ich hoffe, dass gleich noch jemand das Knöpfchen drückt, um die rauszuschicken. Und da fände ich ganz toll, wenn da ganz viele Leute hinkommen und einfach auch ansprechbar sind für die Bürger, die sich da gerne informieren möchten. Da werden verschiedene Infostände sein und es wird eine Hüpfburg da sein für die Kinder und Kinderschminken und werden Bands da sein, die spielen und verschiedene NGOs werden noch da sein und ein Themeninfostand von der Piratenfraktion wird noch da sein. Es kommt Katharina Nurkun und ich glaube, der Bobern kommen auch und es wäre einfach toll, wenn viele Piraten da so noch da wären und einfach da Präsenz nochmal gezeigt wird und da ansprechbar sind für die Leute, die uns da besuchen kommen. Und es gibt jede Menge Flyer in der Berti. Wer Bock und Zeit hat, sich da ein paar abzuholen und in der Umgebung von Düsseldorf zu flyern, das wäre cool. Jo. Dann 7.9. Freiheit statt Angst-Demo in Berlin. Da hatten wir ja gerade schon kurz über die Busse gesprochen. Ich hoffe, dass da ganz viele mitfahren können. Soweit ich weiß, musste da jetzt oder haben die jetzt schon den Startpunkt von der Freiheit statt Angst verlegt auf den Alexanderplatz, weil Polizei und Veranstalter davon ausgehen, dass diese Demo sehr groß werden wird. Finde ich wohl ganz schick, wenn das dann auch tatsächlich so wäre. Also wer da Lust und Zeit hat, dann gerne mitfahren. Ja, wie gesagt, alles andere hatten wir gerade eigentlich schon so weiter an Informationen. Dann 13.9. wäre jetzt so vielleicht nochmal ganz interessant, die wäre die Podiumsdiskussion und Infostand. Da ist dann die Einladung auch nochmal hinterlegt. Kann man die jetzt eigentlich so öffnen? Nee. Nö. Ich meine, ich hatte mir die aber letzte Woche eigentlich schon als PET hinterlegt. Moment mal kurz. Als PDF. Die Schweigeminute können die anderen nutzen, um sich nochmal als anwesend einzutragen. Da sind einige noch unten. Na, jetzt kriege ich das PDF hier wieder nicht reinkopiert. Ah, okay. Die machen wir vielleicht erstmal weiter. Ich versuche das nochmal weiter. Alles andere, was da an Infos drin ist, würde ich, glaube ich, ganz gerne auf die nächste Woche schieben. Also alles, was ab dem 14.09. ist. Oder gibt es da irgendwelche Gegenrede zu? Also ich würde bei Sonstiges gerne zur Piratenbus-Tourne was sagen. Ja, kannst du gerne tun, sofern niemand mehr jetzt noch was zu den Terminen zu sagen hat. Okay, dann schieß mal los, Harald. Ja, also wie ja die meisten wissen, läuft die Tour insgesamt ganz gut, bis auf Dortmund, wo es tatsächlich einen Sheriff gab, der ganz viel Stress gemacht hat und uns tatsächlich nicht hat mitfahren lassen bei der Demo. Und der hat so nach dem Motto, Sie verlassen jetzt meine Stadt auf dem kürzesten Wege, sonst knall ich Sie abgehandelt, wie so in den schlechtesten amerikanischen Filmen. Und das war aber bisher wirklich die einzige negative Erfahrung mit Polizei oder irgendwelchen anderen Aspekten im Zusammenhang der Veranstaltungen. Und wir wollen im Moment noch mal ein wenig ventilieren, ob wir die Intensität quasi noch erhöhen können nach den Effekten, die wir jetzt eben auch gesehen haben, dass wirklich der Bus oder so anzieht, aber eben auch wirklich Gesprächsthema in der Stadt im Umfeld ist und sogar schon zu Neupiratenanmeldungen geführt hat, was natürlich das Allerschönste ist für unsere Wahlkampfunterstützung. Und jetzt wäre eben sozusagen eine Überlegung, ob wir es schaffen, an einigen Tagen oder an allen Tagen quasi 3 Termine am Tag zu machen. Kreis Borken war auch so ein bisschen Vorbild, wo wir eben in Bocholt begonnen haben vormittags, sind dann nach Borken gefahren, haben da 2 Stunden gemacht etwa und waren dann noch in Fehlen, Ahaus, Gescher Ahaus und Gronau. Und so ähnlich wäre es eben halt dann in anderen Kreisen oder Umfeldern eben zumindest 2 Städte am Tag zu bedienen und abends noch in irgendeinen Bereich zu fahren, wo eben dann Kneipenviertel ist, wo ganz gut was los ist und eben die Überlegung, den Riesenerfolg bei der Gamescom vielleicht zu nutzen, indem man in den letzten 2 Wochen auch Termine abends speziell anbietet, wo man irgendwelche Gamer- oder Rollenspiel-Events mit dem Bus verbindet. Dann hätte man eben auch nochmal die Möglichkeit, diese Klientel in irgendeiner Form weiter zu bearbeiten, um ihnen klarzumachen, wir können für euch was tun im Bundestag, aber dafür müsst ihr uns halt erstmal wählen, damit wir genug Stimmen kriegen, um da auch reinzukommen. Und da könnt ihr eben sicher sein, dass die Piraten dieses Thema eben auch im Bundestag dann entsprechend spielen werden. Und das bedeutet aber natürlich, es muss da schon noch ein bisschen Input aus dem Bereich eben unseres Schwarms kommen, weil, sagen wir, den Bus irgendwo hinzufahren, ist die eine Sache, ihn eben dann mit Leben zu füllen. Dafür brauchen wir natürlich auch vor Ort entsprechende Unterstützung und Piraten, die da Spaß dran haben. Was wichtig ist, was vielleicht noch nicht alle mitbekommen haben, wir haben mittlerweile ein Team von 2 bis 3 Leuten, die eben täglich mit dem Piratenbus unterwegs sind. 2 sind direkt im und am Bus. Das ist im Moment der Patrick aus Bielefeld, ein wirklich sehr aktiver Pirat, was eben seine Aktivität auch während der Infostände angeht. Und völlig genial, der Marek aus Krefeld, der ist also auch, was Flyer verteilen angeht, ein absolutes Naturtalent. Der hat also eine Art, dass wirklich ihm jeder die Flyer abnimmt. Der hat also eine nahe 100% Verteilquote. Und der ist völlig unglaublich, der Typ, ne? So, und die beiden sind also wirklich jeden Tag 10, 12 Stunden mit dem Bus unterwegs und ich bin eben auch oft mit dabei und dann Listenkandidaten, MDLs und der Christoph aus Heinsberg, der ist jetzt öfter dabei gewesen, wird auch in der nächsten Woche noch 1, 2, 3 Tage machen, bis die Schulferien zu Ende sind. Dann wird sozusagen der Küppi ihn ersetzen. Wenn also Christoph ihn in die Schule muss, wird Küppi mit beim Bus sein, mehrere Tage und öfter. Und also wir werden also immer ein gutes Team haben, sodass also die Piraten vor Ort das noch ergänzen können und auch mit ihrem Lokalkolorit eben ergänzen. Aber es braucht niemand Angst zu haben, dass wenn jetzt nur 2, 3 Piraten vor Ort können, dass das dann keinen Sinn macht mit dem Piratenbus, weil wir haben eben schon eigentlich eine ganze Menge Piraten, die auch diese Geschichte eben wirklich sehr, sehr gut unterstützen. Ne? Okay, gibt es irgendwelche Fragen noch an Harald bezüglich des Busses? Ich muss Harald was sagen. Jemand möchte den Bus kaufen. Ich hätte an Harald eine Frage. Ob du schon Feedback bekommen hast wegen deiner Idee. Bisher noch nicht. Es gibt noch eben einen weiteren Teil, speziell für diese Abendsgeschichten, zu sagen, da sind wir eben durch Zufall drauf gekommen, als jemand meinte, da könnte der Bus nicht stehen, das wäre irgendwie eine unsichere Ecke. Und dann habe ich sozusagen gefragt, inwiefern unsicher sind da die Nazis, die eben sozusagen für Unwesen sorgen und die dann unseren Bus mit Baseballschlägern platt machen würden? Oder sind da eben die Junkies, wo man Angst vor hat? Und wenn es eben die Junkies sind, würde ich eben sagen, dann sollten wir mit unserem Drogen- und eben suchtpolitischen Programm durchaus auf die zugehen und ihnen eben auch sagen, dass wir ähnlich wie bei den Gamern ganz besonders diese Belange auch im Bundestag vertreten wollen und sie eben bitten, mit auf unseren Bus aufzupassen und uns zu unterstützen, dass wir eben in den Bundestag kommen. Und daraus könnte man eben auch einen Teil der Veranstaltungen oder Termine machen, dass man sozusagen dann in den Großstädten nachts um irgendwie 10, 11 Uhr dann nochmal an so einen Junkie-Treffpunkt fährt und eben dort auch nochmal mit den Leuten spricht. Und da hatte ich eben den Andi gebeten, dass man in seiner AG zu verteilen, dass eben auch da sich Piraten melden, die eben dann auch ein bisschen tiefer in diesem Thema drin sind, als wir, die wir das dann sozusagen eben vom Lesen des Flyers her übernehmen können. Da hat sich noch keiner gemeldet. Naja, aber wie immer muss man die Leute einzeln ansprechen. Okay, wollte ich nur kurz nachgehört haben. Dann wollte ich gerne noch mal was sagen dazu. Lieber Harald, ich möchte dir einfach gerne mal Danke sagen für deinen ganzen Einsatz. Ich habe dich ja erlebt jetzt in Bocholt auch und ich finde das richtig großartig, weil dieser Bus einfach unglaublich viel Aufmerksamkeit bringt in den Innenstädten und das ist richtig toll und ich glaube, das bringt richtig viel. Ja, finde ich ganz toll, dass du das machst. Und knuddeln und umarmen tun wir dich. Merci vielmals. Ich klatsche. Ich möchte mich auch bedanken. Der Bus heute in Aachen war super. +1. Aber sag auch mal wirklich, diese beiden Jungs, die da den Bus im Moment hauptsächlich betreuen, die sind doch völlig Gold wert, oder? Also ich habe den... Wir hatten ja den Marek in Düsseldorf dann auch die ganze Zeit dabei. Der hat geflyert wie ein Weltmeister und ist auf die Leute zugegangen und er ist echt super klasse. Und vor allem der Marek, der schläft teilweise im Bus und der ist wirklich seit ziemlich genau 2 Wochen im Bus und wird das Ganze auch noch bis zum 22. September mitmachen und zwischendurch nie zu Hause sein. Krass. Respekt. Schaut mal gerade in Zeile 231, ob ich ihn richtig geschrieben habe oder korrigiert gegebenenfalls. M-A-R-E-G. Okay. Wenn da jetzt sonst keine Rückmeldungen mehr kommen zum Bus, würde ich gerne noch kurz auf die Links zu den Wahlkampfspots, die heute veröffentlicht worden sind, hinweisen. Hatte ich hier noch verlinkt. Einmal der fürs Fernsehen und einmal der fürs Radio. Ich sag da jetzt nichts weiter zu. Den Radiospot finde ich gar nicht so schlecht. Auch eine nette Aussage. Ja, diese 90 Sekunden, ich habe ihn erstmal ohne Ton gesehen und da habe ich auch gedacht, der Hilfe. Also wirklich, also wenn du die Bilder einfach so auf dich wirken lässt, da kommt einfach nichts Positives über. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, ich hätte irgendwie ein Problem mit meinem Rechner und das Video würde ruckeln und nur in halber Geschwindigkeit laufen. Habt ihr euch schon die Pulsadern aufgeschnitten? Weißt doch, wir machen keine Selbstverstümmelung gegen Piraten. Ich finde den total depressiv und keine Ahnung. Boah, ich weiß nicht, wie auf so eine Schnapsidee kommt. Das ist mal wieder ein Piratenspot von Piraten für Piraten. Also der spricht auf jeden Fall, keinen Fall spricht der Leute an, die vielleicht so auf die Idee kommen, ich guck mal, wofür stehen die denn eigentlich? Wer sind die denn eigentlich? Das sagt der Spot keinem. Der spricht ja noch nicht mal Piraten an, finde ich. Also wir haben den vorhin in Aachen im Piratenbüro geguckt und die meisten hatten den davor noch nicht geguckt. Die Gesichtsausdrücke waren schon aussagekräftig. Okay, ich würde an dieser Stelle aber jetzt trotzdem ganz gerne eben kurz einen Punkt machen. Wir können da gleich total gerne drüber weitersprechen, aber ich glaube, das muss nicht unbedingt mehr mit in die Aufzeichnung und das muss auch nicht protokolliert werden oder sonst was. Deswegen würde ich fragen, ob noch jemand was für die Sitzung an sich hat. Sonst würde ich die nämlich für heute schließen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann hoffe ich euch alle am 3. September um 21 Uhr zum nächsten Mumble-Treffen wieder zu hören. Und würde dann auch bitten, dass die Aufnahme gestoppt wird. Und dann können wir gerne weiter über die Spots reden. Tschüss! Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.